noch in der warmen Höhle der Mutter hat er geahnt. Wenn er rauskommt, dann kann es nur immer kälter werden. Bleib in der Höhle, kralle dich an. Und all die Lieder vom warmen Wiegen, Eier, Popeye, Leben und Glück, sind bloß Ersatz für die richtigen Lieder, rausgeschnitten mit Kaiserschnitt. Schrie er den ersten Schrei, den er schrie, das Original will ich nicht, die Kopie. Ach ja, die glatten Mutterbrüste trocknen so früh und sind abgestillt. Daumen und Schnuller und andere Nippel hat er zerbissen, immer gebrüllt. Wie bei der Puppe mit Menschenhaaren, die konnte pinkeln und Mama schreien, wenn man sie auf den Rücken legte, aber dann fasste er unten rein. Fühlte nur Plastik, zersägte sie. Das Original will ich nicht, die Kopie. Als dann die Puppen lebendig wurden, suchte er die mit dem richtigen Loch, die ihn ganz tief hineinkriechen ließen, waren verschieden, glichen sich doch. Bisschen Miss Piggy die Schweinedame, bisschen Madonna im Rosenhack. Keine Wolle aber länger bleiben, höchstens ein Schaltjahrhundert den Tag. Weil wenn er reinkroch, dann ahnten sie, das Original will er nicht, die Kopie. Männer mit solchen Fantasien lieben das Messer, das Löcher schlitzt, aber er achtet drauf, wenn er wandert nachts, dass sein Abendkleid oben gut sitzt. Hinter den Rhododendron-Büschen drüben im Park, wo die Hofbahn schreit, ist es egal, wenn die leisen Schreie Lust oder Schmerz oder beides sind. Manchmal hat man auch ein Lied gehört wie das Original will ich nicht, die Kopie. Draußen im sogenannten Leben mögen sie nicht, wenn man nicht vergisst, wie so schön in der Höhle der Höhlen und wie beschissen es draußen ist. In einer nassen Tiefgarage haben sie ihn zusammengemacht, wie er mit seinem Messer paar Reifen von einem Bewagen aufgeschlitzt hat. Geschlucht soll er haben, berichten sie, das Original will ich nicht, die Kopie. Früher endeten Mordtaten mit dem Tode der Hauptfigur. Früher gab's aber auch noch nicht die Positivmachungsanpasserkur. Ihn hat ein Schaltjahr und einem Tag, bloß wurde er Backenversand-Spezialist. Jetzt wurde er Löcher in Mutter Erde, wenn daraus statt Erde Fruchtwasser schießt. Brüllte den Bohrturm an, fällt auf die Knie. Das Original will ich nicht, die Kopie.